Seit Tag 1 immer ein Rebell. Wir leben für die Sache und die anderen zählen Geld. Gegen das Kartell, da gibt's wenig zu lachen. Und die Frage ist nicht, ob es dir gefällt. Denn es ist unsere Mission von Geburt an mit 110% kämpfen wir potent gegen den Sturm an. Am Abfucken wie Wuhan, lassen den EU-Clan wacken. Entfachen einen Kreuzzug wie Urban und räumen den Kudamm auf. Wenn wir am Zug sind, wir super laut. Wir kommen wie aus nem Bazooka-Lauf. Wir sind munter drauf, gut gelaunt. Und im Untergrund wie die U-Bahn machen Jagd auf die bunten Clowns. Du weißt nicht, wie unvergleichlich ich auf deine Multikultur scheiß. Wut steigt, jetzt wird auch die nussbraune Nura bleich. Das ist unsere Zeit. Alle laufen mit, wir gehen gegen den Strom. Gegen den Strom, immer gegen den Strom. Der Gegenwind tobt, wir gehen gegen den Strom. Rebellen kennen keine Kompromisse. Alle laufen mit, wir gehen gegen den Strom. Gegen den Strom, immer gegen den Strom. Tornado egal, wir gehen gegen den Strom. Rebellen kennen keine Kompromisse. Die Medien sind Aliens, weit, weit weg von der Realität, die sie sich bequem reden. Sich wie ein Zauberwürfel drehen, tausende trübe Tassen, die dauernd Lügen erzeppbar rum in Chausen, sie persönlich üben lassen. Fick die verwichsten New Yorker Schlipsträger, Strippenzieher, sie triggern und spielen mit den Leben von zig Vätern und Müttern. Wir stoppen nicht eher, bis die Fickfehler zu Stricknehmer werden und Erde fressen wie Mistkäfer. Wir stoppen nicht eher, bis die Mollys auf euch Ausbeuter fliegen wie auf Kaufhäuser. Denn deutscher Nationalismus ist wieder ein Lauffeuer. Unser Reich komme, Brüder, und was mein ist, ist auch euer. Oh, kling ich zu verrot? Fühlt sich wieder irgendwo ein Idiot mit dem Tod bedroht? Einer, der die eigene Nation für einen Judaslohn unverhohlen fickt? So ein antideutscher Hurensohn! Alle laufen mit, wir gehen gegen den Strom. Gegen den Strom, immer gegen den Strom. Der Gegenwind tobt, wir gehen gegen den Strom. Rebellen kennen keine Kompromisse. Alle laufen mit, wir gehen gegen den Strom. Gegen den Strom, immer gegen den Strom. Tornado egal, wir gehen gegen den Strom. Rebellen kennen keine Kompromisse. Ich lese Jungers im Stahlgewitter. Hör die Vögel im Garten zwitschern. Wird da plötzlich Granatensplitter. Schmecke Rauch auf meiner Zunge und mein Sofa verwandelt sich zum Granatrichter. Weder Haftrichter noch Parlament nimmt uns die Ambition. Wir fahren gegen den Trend, ob bei Pardon gekämpft oder Agitation, ob im Knast für Aktion oder Azov-Regiment. Wir sind wiederum oben, werde niemals auf die Knie fallen und schicken Hannibal auf den Tibergrund. Ficken die FIFA-Dom, werde nie ein Spielball, der jeden Zumpf sein. Denn das Siegerblut der Nibelung fließt in uns, ist derselben Linie entsprungen. Und fuck it am Siedepunkt, spiel nicht mit uns, fühl dich nicht so sicher. Diese fiege Toleranz, die du predigst, hat schon viele Republiken gebumst. Alle laufen mit, wir gehen gegen den Strom. Gegen den Strom, immer gegen den Strom. Der Gegenwind tobt, wir gehen gegen den Strom. Rebellen kennen keine Kompromisse. Alle laufen mit, wir gehen gegen den Strom. Gegen den Strom, immer gegen den Strom. Tornado egal, wir gehen gegen den Strom. Rebellen kennen keine Kompromisse. Bizarre, bizarre, bizarre.